Meine Damen und Herren, es ist jetzt 7.30 Uhr in einer halben Minute, 19:30 Uhr, und Sie hören die neuesten Nachrichten. Truppen der Sowjetunion, Polens, Ungarns, Bulgariens und der DDR sind in die Tschechoslowakei einmarschiert und haben mit der Besetzung des Landes begonnen. Gleichzeitig brachten Maschinen der Sowjetluftwaffe Invasionstruppen des Warschauer Paktes in das Land. Die tschechoslowakische Führung hat die Streitkräfte des Landes angewiesen, keinerlei Widerstand zu leisten. In kurzen Abständen wiederholt Radio Prag Aufrufe an die Bevölkerung, die Ruhe zu bewahren. Lassen Sie nicht zu, dass irgendeiner die Situation missbraucht, damit ein Vorwand für eine bewaffnete Auseinandersetzung gegeben ist, beschwor der Sender die Bevölkerung. Wir wenden uns an diejenigen, die auf Soldaten der Besatzungsmächte treffen. Sie sollen ihnen die Situation erklären und ihnen sagen, dass bis jetzt Frieden in unserem Land herrscht und dass wir keinerlei Kampf wollen. Radio Prag warnte die Bevölkerung davor, sich an Vorfällen zu beteiligen, die zu Straßenkämpfen führen könnten. Gleichzeitig warnte Radio Prag die Bevölkerung vor illegalen Rundfunksendungen in schlechtem Tschechisch. Achtet nicht auf diese Sendungen, erklärte Radio Prag. Wir sind die einzige legale Rundfunkstation und wir stehen voll hinter Alexander Dubček und seiner Partei. Über das Schicksal der führenden Männer der Tschechoslowakei ist zur Stunde nichts Konkretes zu erfahren. Während Gerüchte in Prag davon sprechen, dass die ganze Regierung in Haft genommen worden ist, heißt es in anderen Meldungen, die Spitzengremien der KP und die Nationalversammlung seien zu Sondersitzungen zusammengetreten. Die Sowjetunion hat ihren Truppeneinmarsch in die CSSR heute früh mit der Behauptung gerechtfertigt, die Führer von Partei und Regierung in Prag hätten die Sowjetunion und die Warschauer Paktländer um Beistand, einschließlich Beistandes mit bewaffneten Streitkräften, gebeten. Das angebliche Hilfeersuchen wurde in einer offiziellen TASS-Meldung damit motiviert, dass der Gefahr, die durch konterrevolutionäre Kräfte dem sozialistischen System erwachsen sei, begegnet werden solle. TASS macht der KPC unter ausdrücklicher Nennung des Parteiführers Dubček den Vorwurf, die Vereinbarungen von Czerna und Bratislava sabotiert zu haben. Wörtlich heißt es: In Pressburg hat sich die Delegation der KPC verpflichtet, unverzüglich die politische Leitung von Presse, Rundfunk und Fernsehen im Geiste des Sozialismus zu sichern. TASS schreibt, Dubčeks Gruppe habe diese Verpflichtungen vor der Partei und dem Volk verheimlicht. Die Zustimmung zu den Forderungen der Bruderparteien sei heuchlerisch gewesen. Ziel der Dubček-Gruppe sei es gewesen, den Sturz des Sozialismus unter Errichtung eines auf die imperialistischen Westmächte orientierten staatskapitalistischen Regimes herbeizuführen. TASS versicherte, die Streitkräfte der 5 Ostblockländer würden wieder abgezogen, wenn die Gefahr für den Kommunismus in der CSSR und im sozialistischen Lager beseitigt sei. Die Ostberliner Nachrichtenagentur ADN verbreitete eine Erklärung ähnlichen Inhalts, in der ebenso wie bei TASS die Behauptung aufgestellt wurde, der Einmarsch der Truppen sei auf Wunsch tschechoslowakischer Kommunisten erfolgt. Der DPA-Korrespondent in Prag war einer der letzten Korrespondenten, der ausführlich über die Ereignisse berichten konnte. Sein Fernschreibbericht wurde wiederholt unterbrochen. In diesem Bericht heißt es, gegen Mitternacht läuteten in mehreren Prager Zeitungsredaktionen die Telefone. Bewohner aus den Grenzgebieten waren am Apparat und berichteten, dass sowjetische Panzer in großer Zahl in das Innere der Tschechoslowakei strömten. Die ersten Anrufe seien aus dem Grenzort Zinnwald gekommen. Die ersten sowjetischen Einheiten seien von der DDR hier nach Böhmen vorgestoßen. Gegen 2 Uhr meldete Radio Prag, dass Regierung, Nationalversammlung und Zentralkomitee der tschechoslowakischen KP zu sofortigen Sitzungen zusammengerufen worden seien. Außerdem wird ein Appell des Präsidiums des Zentralkomitees verlesen, Ruhe zu bewahren und keinen Widerstand zu leisten. Weiter heißt es in dem DPA-Bericht, der Himmel über Prag dröhnt. Jede Minute landet eine Maschine der sowjetischen Luftstreitkräfte auf den Flugplätzen in der Nähe der Hauptstadt. In der Prager Innenstadt tauchen immer mehr Fahrzeuge von Militär und Polizei auf. Funktionärswagen rasen durch die Stadt. Polizeifahrzeuge und Gefangenentransportwagen sind zu sehen. Die Sirenen heulen und schrecken die Prager Bürger aus dem Schlaf. Auf dem Wenzelsplatz spielen sich herzzerreißende Szenen ab. Es werden Rufe laut, sie haben uns in Tscherna und Bratislava verkauft. Die Grenzen sind geschlossen. Aufgeschreckte Ausländer versuchen, Prag mit Taxis zu verlassen. Staatspräsident Svoboda besteigt kurz nach 3 Uhr vor dem Gebäude des ZK in Begleitung von 2 unbekannten Zivilisten. Nicht das Fahrzeug. In Washington hat der Nationalminister vor Präsident Johnson. Das geht efter Johnson. Am 7. Tag gegenwärtig der von Präsident Johnson einberufene Nationale Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten. Vorher hatte der sowjetische Botschafter in den USA, Dobrynin, Präsident Johnson aufgesucht, um ihn über das Vorgehen des Ostblocks gegen die Tschechoslowakei unterrichtet. Präsident Johnson beauftragte Außenminister Rusk, den sowjetischen Botschafter sofort zu sich zu rufen, um mit ihm noch einmal ausführlich zu sprechen. Diese Unterredung dauerte 15 Minuten. Ein Sprecher des Außenministeriums lehnte im Anschluss daran jeden Kommentar ab. UN-Generalsekretär U Thant konferierte unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorgänge mit den Vertretern Moskaus und Prags bei den Vereinten Nationen. Ein UN-Sprecher teilte mit, es habe sich nichts an der Absicht U Thants geändert, morgen nach Prag zu reisen. In London hat der sowjetische Botschafter Smirkovsky um 1.30 Uhr den britischen Staatsminister Chalfant aufgesucht, um ihm eine Verbalnote über die Ereignisse zu überreichen. Premierminister Wilson und Außenminister Stewart haben ihren Sommerurlaub abgebrochen und befinden sich auf dem Weg nach Bonn. In Bonn wurden sofort Bundeskanzler Kiesinger und die wichtigsten Bundesminister informiert. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Rumäniens ist einer Meldung der Nachrichtenagentur Agapress zufolge zu einer Sondersitzung einberufen worden. Auf der Sitzung soll der Agentur zufolge über die Lage beraten werden, die durch das Eindringen ausländischer Streitkräfte auf das Territorium der Sozialistischen Republik der Tschechoslowakei geschaffen worden ist. Auch die rumänische Regierung wurde zu einer Sondersitzung einberufen. Die Grenzen zur Tschechoslowakei sind in der Nacht geschlossen worden. Die Behörden lassen jedoch Ausländer ausreisen. Grenzposten der GSSR haben ihre deutschen Kollegen ersucht, niemanden aus der Bundesrepublik in die GSSR einreisen zu lassen. Am Grenzübergang Schirnding stehen auf tschechoslowakischer Seite 6 sowjetische Panzer. Radio DDR hat einen Aufruf verbreitet, in dem alle Bürger, die sich gegenwärtig in der GSSR aufhalten, angewiesen werden. Des Prager Rundfunks haben sowjetische Truppen Karlsbad besetzt. Den örtlichen Parteibehörden sei von den sowjetischen Besatzungstruppen gesagt worden, sie seien gekommen, um die tschechoslowakische Westgrenze gegen die Bundesrepublik zu schützen. Weiter meldete Radio Prag, vor dem Rundfunkgebäude habe sich eine Massendemonstration zu bilden begonnen. Die Demonstranten verlangten den sofortigen Abzug der Besatzer. Zum Schluss der Meldung hieß es wörtlich, wir werden Ihnen weiter alle Nachrichten zugänglich machen, die wir erhalten, solange die technischen Mittel in unseren Händen bleiben. In Prag soll das Gebäude des Zentralkomitees der KP von sowjetischen Panzern umstellt worden sein. In den Berichten wird auch von Schüssen gesprochen. Und hier, meine Damen und Herren, nun der Wetterbericht. Die Temperatur um 7 Uhr 14 Grad, tiefste der Nacht 11 Grad. Relative Luftfeuchtigkeit 80%. Luftdruck. Die Vorhalle dann machen. Schroll die Häub. Kein Niederschlag in den letzten 24 Stunden. Die Wetterlage. Der Ausläufer eines. Island liegenden. Das hätte er den tschechoslowakischen Regierungen erlaubt. Besonders in der zweiten Tageshälfte. 21. Juli 1968. Es ist jetzt 10 Minuten nach 7:30. Ehle, den er für den Westdeutschen Rundfunk heute Morgen gemacht hat. Ein Bericht, der aus Wien überspielt worden ist. Und bitte hören Sie, was Hans-Jakob Stehle aus der österreichischen Hauptstadt zu berichten hat. Nun noch einmal am Telefon Hans-Jakob Stehle in Wien. Herr Stehle, Sie haben die Sendungen von Radio Prag weiterverfolgt. Was gibt es Neues? Ja, Radio Prag ist immer noch in der Hand seiner Redakteure, die unentwegt ihre Treue zu Dubček und Svoboda bezeugen, indem sie Resolutionen aus dem ganzen Land ihnen telefonisch und telegrafisch zugehen, verlesen. Resolutionen, in denen gefordert wird, dass die Nationalversammlung zusammentritt, dass der außerordentliche Parteitag, der ja erst Anfang September zusammentreten sollte, sofort zusammentreten müsse. Es wird auch ein Kommuniqué des Präsidiums der Nationalversammlung verlesen, das alle Abgeordneten auffordert, unverzüglich nach Prag zu kommen mit jedem nur denkbaren Verkehrsmittel, damit heute früh schon eine Sitzung des Parlaments stattfinden könne. Wie die Lage wirklich in der Stadt im Lande ist, lässt sich aus diesen Meldungen schwer ermessen. Ich glaube, die Kollegen vom Prager Rundfunk wissen es selbst nicht. Sie sitzen unentwegt am Mikrofon oder am Telefon. Gerade vor 5 Minuten ist Ihnen die Meldung zugegangen, dass im Stadtteil Karlin von Prag die ersten sowjetischen Truppen aufgetaucht sind. Haben die Redakteure von Radio Prag aufgefordert, Ruhe zu bewahren, sich nicht provozieren zu lassen, ruhig mit den sowjetischen Soldaten zu sprechen, ihnen ruhig zu sagen, dass man sie eigentlich nicht brauche und dass man sich wundert, warum sie da sind. Zur Arbeit gehen und sich auf keinen Fall zu irgendwelchen unüberlegten Handlungen provozieren zu lassen. Passive Resistenz, auch dieses Wort ist mehrmals in den letzten 1,5 Stunden gefallen, scheint die Parole zu sein. Herr Steele, in dem Kommuniqué der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS war davon die Rede, dass offensichtlich in der Tschechoslowakei ein Regierungswechsel stattgefunden habe und dass die Truppen des Warschauer Paktes gebeten worden seien, in der Tschechoslowakei gegen Konterrevolutionäre für Ordnung zu sorgen. Ja, es ist nur davon die Rede, soweit ich das Kommuniqué kenne, dass führende Persönlichkeiten der tschechoslowakischen Partei, ohne dass Namen genannt wurden, hätten um Hilfe gebeten. Aber bis zur Stunde weiß kein Mensch, wer diese Persönlichkeiten sein sollen. Allerdings weiß auch niemand, wo die führenden Persönlichkeiten der Tschechoslowakei im Augenblick sind. Ja, Herr Steele, aber dazu noch eine Ergänzung. Gustav Schalupa hat aus Belgrad uns eben gesagt, dass dieser sowjetische Sender in der Tschechoslowakei, Moldau, zum ersten Mal den Namen Nowotny erwähnt hat. Nein, das ist, glaube ich, ein Irrtum. Diesen Namen hat erwähnt der Prager Rundfunk selbst, nämlich es gab Gerüchte, dass Flugblätter abgeworfen worden seien, in denen Nowotny als der Staatspräsident bezeichnet wird. Das ist der einzige Zusammenhang, in dem der Name Nowotny auftauchte. Es gibt natürlich eine Unzahl Gerüchte. Zum Beispiel hat vor 1,5 Stunden Radio Prag auch gemeldet, die Redaktion von Rude Bravo, also das Parteiorgan, sei besetzt worden. Aber 1,5 Stunde später sind sie wohl telefonisch verständigt worden, dies sei nicht wahr. Die Redaktion arbeite genau wie gestern oder vorgestern und bereite ihre Sonderausgabe über den Einmarsch vor. Ja, Herr Steele, Sie haben es gesagt, eine Reihe von Gerüchten. Ich hoffe, wir werden einige Fälle noch klären können. Also es steht nur, dass der Sender Brünn und der Sender Mährisch-Ostrau in der Hand der sowjetischen Truppen sind und eben unter dem Namen Sender Moldau tschechische und slowakische Sendungen mit starkem russischen Akzent aussenden. Aber auch gegen diesen Sender agiert Radio Prag und sagt und fordert die Hörer auf, sie sollten nur die legalen Sender der legalen Regierung hören. Auch das tschechoslowakische Fernsehen hat vor 1,5 Stunde seine Sendungen aufgenommen, um die Bevölkerung zu informieren. Es scheint also tatsächlich zu sein, dass die Hauptinformationsmittel im Lande nach wie vor hinter der Regierung stehen. Ja, Herr Steele, vielen Dank für diesen Bericht aus Wien. Auf Wiederhören. Wiederhören. Das war also Hans-Jakob Steele aus Wien. Es ist 7.46 Uhr, 14 Minuten vor 8. Und hier, meine Damen und Herren, in eigener Sache schnell ein Hinweis. Wegen der Ereignisse in der Tschechoslowakei sendet RIAS im Anschluss an die Rundschau am Morgen, die ja, wie Sie wissen, bis 8.30 Uhr geht, alle halbe Stunde die neuesten Meldungen aus der CSSR. Anstatt um 12.50 Uhr beginnt unsere Rundschau am Mittag, heute bereits um 11.30 Uhr. In dieser Sendung hören Sie dann Korrespondentenberichte aus aller Welt zu den Vorgängen in der Tschechoslowakei. Also außer den Nachrichten zur gewohnten Zeit hören Sie um jede volle Stunde die neuesten Meldungen und Kommentare und Berichte in der Rundschau am Mittag, heute bereits ab 11.30 Uhr.